Elvison war ein Bluessänger und spielte Monty. Elvison ist tot. In unserem Blues erzählt seine Mutter aus seinem Leben. Mama Wilson, gute alte Ma. Mama Wilson, gute alte Ma. Erzähl mir was von Helm und seiner schwarzen Pein, des Efeus schwere Wellen decken sein Gebein. Mama Wilson, wo mag er jetzt sein? Mama Wilson, gute alte Ma. Mama Wilson, gute alte Ma. Als ich Ellen hörte, da schlief ich nachts nicht ein. Ein Mensch, der solch ein Horn bläst, kann doch kein Mensch nicht sein. Mama Wilson, kann doch kein Mensch nicht sein. Als der noch jung war, da zog er vor die Stadt und spielte mit den Schwarzen, denn die Weißen waren ihm satt. Er hasste weißen Walzer und Marschmusik fuhr zu und ließ er mit rotem Schädel Boogie Woogie in sein Horn. Mama Wilson, nicht böse sein. Mama Wilson, den Boogie blies er in uns rein. Lass den Trauermarsch, er ist nicht mehr da. Hör sein Boogie, dann ist er dir nah. Als der Earl dann groß war, da blieb er nicht zu Haus. Er zog mit seiner heißen Band zum Tor hinaus. Sein Bild stand in der Zeitung, hab's lange angeschaut. Das Gesicht war voller Nacht.